Ein herrlicher Sommertag, mildes Licht und lauer Wind, grad richtig, sich im Garten, so man einen hat, oder auf dem Balkon, so man einen hat, gemütlich niederzulassen und das Leben zu genießen. Folgerichtig wuchtet unser dicker, fetter Pfannkuchen seine Abrissbirne von Arsch mitten hinein in den Müllhaufen, der einmal ein bewohnbares Zimmer gewesen sein mag, irgendwann, als Willy Brandt noch Bundeskanzler war, und startet eine Live-Übertragung seines verpfuschten Lebens. Es treibt ihn ja nicht mehr an die frische Luft, seit der Glycerinverdampfer den eklen Brudden aus Küchenabfällen, Schimmelpilz, alter Wichse und unwiderruflichen falschen Entscheidungen überdeckt und durch Dorfdiskomuff ersetzt. Da kann Bums dir herrlich drinnen hocken bleiben, Licht aus, Spastenblinke an und die Fenster verhängt, damit, es komme die Gnadensonne des Herrn ihn nicht bescheint, Schrägstrich es, der Nebel sich besser hält. Auf dem Programm steht heute Schwibschwabels Aberhund erster Versuch, endlich die Illusion zu etablieren. Er habe ein wohlwollendes Publikum, das seinen Übertragungen mit freundlichem Interesse folgt. Spoiler Alert, das kann ja nichts werden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, aber Spatzenhirne kriegt sie natürlich mal wieder nicht in seinen Armen, dummen Knallkopf rein, obwohl er sie an diesem Tag ganz exemplarisch alle vorexerziert. Musikwünsche? Bitte sehr, bitte gern. Wenn man keine Probleme damit hat, dass der Zipfelklatscher sie bemäkelt und herunterputzt. Fragen zu seinem Alltag? Grundsätzlich eine gute Idee, dann kann unser Prahler mit gewohnt umständlicher und selbstverliebter Manier sein verpfuschtes Leben als ganz was Besonderes darstellen. Nur dumm, dass er sich von solchen Fragen immer gleich in die Defensive gedrängt fühlt und prompt mit einem Lügenkatarakt reagiert, das ob seiner Durchschaubarkeit nur die Bezeichnung dummdreist verdient. Er liest ja so gern, er geht so gern spazieren, trifft sich mit Freunden und hat heute noch gar nichts gegessen eigentlich, nur Wurstbrote. Letzteres ist Speckwippos Euphemismus für einen ganzen Stapel aus Zucker und Weizenkleister zusammengestümperte Spülschwämme, die er mit dem geronnenen Matsch aus Schmalz und Fleischabfällen, der früher landauf, landab als Waschfrauenwurst firmierte, fingerdick bepackt und sich schnaufend vor Gier ins Gesichtsarschloch gedrückt hat. Der Rest seiner Behauptungen ist einfach haltlos zusammengelogen, eine Beschreibung des Menschen, der er gern wäre, der arme, dumme Knallkopf, der haltlose Traumweltwuppi. Beim Lügen wackelt der Wampasch unablässig wie ein Sarg voll Pudding auf und ab, der Suppengmobe ist nervös, entweder, weil die haltlose Lügerei ihn in Wallung versetzt, oder weil eben schon wieder ein Schwungkuchensöhne zum Angriff auf die Schanze bläst und sogar schweres Gerät in Stellung bringt, um den Prallsack mit Ballettknot zu beschallen. Also Tong aus, Fenster zu, alle Schotten dicht. Bei herrlichstem Sommerwetter muss Bumsti sich zu Hause verstecken, die Schanze mittlerweile permanent in Belagerungszustand, es ist einfach nur schön. Erst gestern kamen die Liebesgrüße der Belagerer ja sogar durchs leider offene Fenster geflogen. Als der Lärm nicht abebben will, wagt unser Arschpudding sogar einen Ausfall, wuchtet sich ächzend aus dem Sofatrümmer und mettelt ins Freie, den Angreifern mutig entgegenzutreten. Nach einigen Minuten kehrt der Jepsend und schweißüberströmt zurück und behauptet, die Staatsgewalt gerufen zu haben. Und während die scheppernde Mucke unausgesetzt in die traurigen Überreste von Rainelles Leben trümmert, zückt er das Handy. Wohl um dieser neuerlichen Lüge durch die Simulation eines Anrufs zusätzlichen Gehalt zu verleihen. Dass er zwar den Zuschauern den Ton abdreht, man aber bei lauter Hintergrundmusik trotzdem kein Telefonat führen kann, hat er wohl übersehen, die dumme Knallkopf. Darsen hat er endlich mal wieder Zeit, sich wie eigentlich vorgesehen, seinem Publikum zu widmen, heißt natürlich, es nach allen Regeln der Kunst anzuschnauzen und zusammenzufalten, weil es sich erdreistet hat, die Nutzung der Gastfunktion anzuregen. Ob und wann er die benutzt, kann man nämlich nie vorher sagen, das bestimmt ganz allein er. Dahingehende Wünsche ignoriert er grundsätzlich, der Unterhaltungslord kann es nämlich auf den Tod nicht ab, irgendetwas zu tun, wozu man ihn nötigt. Das ist auch genau der Grund, warum er weder einen Job hat, noch Hartz-IV-Kohlen kassiert, denn irgendwo pünktlich erscheinen zu müssen, ist mit diesem unbezähmbaren Freiheitsdrang natürlich vollkommen unvereinbar. Sobald draußen der Lärm versieht, keimt in Traumweltwuppi die Hoffnung, es könnte ja tatsächlich die Lolita erschienen sein und er wuchtet das Arschgebirge, das ihm als Leib dient, wiederum kurz nach draußen. Es sind aber wohl nur irgendwelche Nachbarn, die vom Lärm angelockt mal vorbeigeschaut haben und nun in ein angeregtes Gespräch mit den Kuchensöhnen vertieft sind, darüber, was für ein unglaublich lächerlicher und erzblöder Dummsack der Reine doch ist, und fett wie die Sau und hässlich wie die Sünde obendrein, ja scheiß doch rein, wenn er nur endlich Aru geben und wegziehen wird. Der Suppengmobe lügt natürlich was von Ordnungshütern, die er inzwischen quasi im Handumdrehen vor die Schanze zaubern könne und regt sich dann doch a wenig darüber auf, dass die da draußen so gar nicht daran denken, dass er ihr Gespräch auch aus seiner Verschanzung heraus mitverfolgen kann, und trotzdem schmähen sie ihn, den Lord. Da werden die Schweinsäuglein gleich glasig, die Stimmung sinkt noch weiter und der Durst kündigt sich an. Wenn man nur beim Strömen saufen dürfte, und wenn die unbotmäßigen Zuschauer endlich aufhören könnten, ihn mit Wörtern zu nerven, die er nicht lesen, geschweige denn artikulieren kann. Wer ist denn nun schon wieder dieser Kuro Übi, Gott verdomme? Irgendein dreckiger Zinke aus der Riege der Warenschmeißer schickt ihm dann einen Link. Was in den Köpfen dieser hurenarschgefickten Dreckskanalien vorgeht, die sich auf YouNow anmelden, um reiner Geld zu schenken, kann ja auch kein normaler Mensch ergründen. Vermutlich fressen die zum Mittagessen Ohrenschmal mit Fußschurf, betrachten die in ihrer Freizeit Bilder von überfahrenen Katzenkindern und reiben dabei ihre grindigen Mikropimmel mit Sandpapier ab, man kann es sich alles gar nicht schlimm genug vorstellen. Aber immerhin hat unser Schandsack nun die Möglichkeit, im Live-Restream von Kuro-Papi vorbeizuschauen und wird von diesem Musterbeispiel bergdeutscher Umgangsformen sofort in vollen Ditter-K.U.K-Manier begrüßt. 1200 Köpfe zählt das Publikum, das sich in freundlicher Kameradschaft zusammengefunden hat, um Speckwepot zu schmähen und die Ohren am melodischen Dialekt des Gastgebers zu erlahmen, der mit gewohnter Freundlichkeit auf das Charmanteste mit seinen Gästen geplaudert hat. Bis Bums die schnaufend hereinplatzt, nur um im Handumdrehen wieder zu verschwinden und die vielköpfige Heiderschar auf das Unflätigste zu beschimpfen. Dass sich hinter seinem Rücken gleich die dreifache Menge seines YouNow-Publikums zusammengefunden hat, um dem Lord nicht etwa zu huldigen, sondern ihn auszulachen, das hat er aber freilich mitbekommen. Und deshalb wird der Restream auch postwendend gemeldet. Urheberrechtsstreik, paff, nimm den. Dass unser Pralo in diesem Moment arschgenau dasselbe macht wie diese andere schlitzäugige Fressklötsch mit der Mädchenstimme, kriegt er womöglich gar nicht in sein dummes Spatzenhirn. Wenn der andere Fressklötsch das macht, ist das ehrlos, feige, das allerletzte. Wenn Rainer dasselbe macht, ist das völlig nachvollziehbar, edel und gerecht. Rollo, alle, man kann es sich doch alles nicht mehr ausdenken. Es ist aber natürlich nicht nur diese himmelschreiende Inkonsequenz, die stolze Dreiviertel von Rainers Live-Publikum zu Kuro treibt. Es ist darüber hinaus die an diesem 11.08 exemplarisch vorexerzierte Tatsache, dass Rainer sein Publikum verachtet. Das Interesse, das sie zeigen, ist ihm zuwider, weil er es sofort als Angriff wertet. Selbst Musikwünsche zu erfüllen, ist ihm zu lästig, denn dafür muss er immer lesen. Wenn man gar mit ihm reden will, fällt endgültig die Klappe. Gleichzeitig hält er sein Publikum für dumm genug, dass er es hemmungslos belügen und ihn noch das hundserbämmlichste Schmierentheater vorspielen kann. Sie dürfen sich anschnauzen lassen, belügen, behelligen, verarschen und für dumm verkaufen. Und dafür sollen sie seinen Lebensunterhalt bestreiten, man kriegt es einfach nicht kapiert. Und das Allerdollste ist noch, dass sich tatsächlich Tag für Tag irgendwelche voll entkernten Oberspacken einfinden, die das auch wirklich tun. Rollo, alle, was für eine degenerierte Bande verlauster Affenficker das sein muss, hoffentlich kriegen die alle Bimmelkrebs. Gott verdomme.